Allgemeine Systemfragen wirft die Schuldenpolitik dieser Länder allerdings nicht auf. Die Aktualität und Schwere ihrer Probleme ergibt sich, wie beschrieben, daraus, dass sie einer Währungsunion beigetreten sind, ohne dass sie in ihrer Politik die impliziten Regeln einer Währungsunion ausreichend verinnerlicht hätten. Dann gibt es immer wieder Länder, deren staatliche Finanzpolitik und Schuldenpolitik von verantwortungsloser Misswirtschaft, Verschwendung und Inkompetenz geprägt ist. In der Eurozone ist Griechenland solch ein Staat. Es gibt hier aber international eine gleitende Skala von inkompetenter Misswirtschaft, die bis hin zu Zuständen wie in Simbabwe reicht. Eine Systemfrage ist aber auch diese nicht, sondern schlichtweg eine Frage von korrupten Eliten und inkompetenter Governance. Sodann gibt es das in der Weltfinanzkrise aufgebrochene Bankenproblem und die Krise zahlreicher finanzieller Institutionen. Wie in Kapitel 6 näher beschrieben, sind hierfür staatliche Regulierungsfehler verantwortlich. Es handelt sich also um ein Staatsversagen, weil Märkte gar nicht oder falsch reguliert wurden, nicht um ein systemisches Marktversagen. Die daraus entstandenen Überschuldungen und Verluste sind im System absorbiert. Sie haben in einigen Ländern die Staatsverschuldung beträchtlich nach oben getrieben. In diesem Kapitel wurden auch die Ansätze geschildert, wie man durch veränderte Regulierung solchen Gefahren künftig besser begegnen kann. Schließlich gibt es in einer Reihe von Ländern ein Problem mit der Überschuldung privater Haushalte. Regelmäßig sind dies die Länder, in denen die Politik einen ungezügelten, kreditfinanzierten Immobilienboom zugelassen hat, sodass jetzt hochverschuldete private Haushalte auf überteuerten und angesichts gefallener Preise unverkäuflichen Immobilien sitzen. Da die Verhältnisse in betroffenen Ländern wie den USA, Großbritannien, Spanien oder Griechenland ganz unterschiedlich sind, kann man zur Lösung der damit verbundenen Probleme allerdings keine generellen Antworten geben. Für die Zukunft könnte man die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse vermindern, indem die Anforderungen an das Eigenkapital bei der Beleihung von Immobilien erhöht und die Möglichkeiten, Schuldzinsen steuerlich abzusetzen, eingeschränkt bzw. ganz abgeschafft werden. Sicherlich stellt aber auch dieses Problem keine Systemfrage dar. In Deutschland, Österreich oder der Schweiz zum Beispiel hat eine vergleichbare Entwicklung nicht stattgefunden. Tatsächlich aber werden private Haushalte überall in der Welt gemessen an ihrem Geldvermögen immer reicher, denn sie sind ja zum größten Teil die direkten oder indirekten Gläubiger von Staatsschulden. Da aber die Haushalte mit höherem Einkommen mehr sparen als der Durchschnitt, ist die Vermögensverteilung zwingend noch ungleichmäßiger als die Einkommensverteilung. All das Wüten gegen Banken und Schulden, all die Bücher, Aufsätze und Pamphlete, die dazu von Philosophen, Soziologen und auch Ökonomen verfasst werden, führt in seiner Allgemeinheit aus meiner Sicht kaum zu einem nützlichen Erkenntnisgewinn. Besonders abwegig ist es, hieraus ein Demokratieproblem machen zu wollen. Die Demokratie hat nämlich keine eingebaute Versicherung gegen falsche, ja schlichtweg stupide oder einseitig interessenbezogene Entscheidungen. Hat sich aber ein politisches System verrannt und die Volkswirtschaft bzw. den Staatshaushalt in eine ausweglose Lage gebracht, so bleibt immer noch der Staatsbankrott als Ausweg. Auch hier gibt es soziale Gewohnheiten. Preußen zahlte im 18. und 19. Jahrhundert trotz gelegentlich verlorener Kriege seine Schulden immer pünktlich zurück. Auch die Sowjetunion legte Wert darauf, die vom Zarenreich aufgenommenen Kredite pünktlich zu bedienen. Griechenland dagegen hat in den 180 Jahren seiner staatlichen Existenz bereits 5 Staatsbankrotte hinter sich gebracht und im Zustand des Staatsbankrotts als souveräner Staat immerhin 50 Jahre. Gerade im Falle Griechenlands zeigt sich, wie einfach das Rezept gegen verantwortungslose Schuldenwirtschaft auf der Erkenntnisebene ist und gleichzeitig wie schwer umsetzbar in einer Gesellschaft mit traditioneller Klientelwirtschaft. Das Rezept lautet: Schafft starke Institutionen, sorgt dafür, dass die staatlichen Bürokratien von gut ausgebildeten, unbestechlichen Fachkräften besetzt werden. Wählt kompetente, sachorientierte Charaktere in politische Ämter. Dort, wo die Mentalität der Völker zu solchen Vorgaben nicht passt, muss sich eben die Mentalität ändern, auch wenn dies eine lange Zeit dauern mag. Sonst wird auch nichts besser werden. Das kann aber regelmäßig nur von innen heraus, aus der Mitte einer Gesellschaft geschehen. Da man Gesellschaften und Völker von außen kaum ändern kann und dies auch tunlichst nicht versuchen sollte, wenn man den Frieden bewahren und die Völkerfreundschaft nicht gefährden will, sollte man vorher prüfen, wem man zu welchen Bedingungen Kredit gibt. Das Beispiel Griechenland zeigt aber auch, funktionierende Demokratie besteht eben nicht darin, dass der Schuldner demokratisch abstimmt, ob er seine Schulden bezahlen will. Da wird er sich schon auf die Vorgaben seiner Gläubiger einlassen müssen. Als Alternative bleibt der Weg des Staatsbankrotts, mit der Folge, dass der Zugang zu neuem Kredit für lange Zeit versperrt ist. Das ist dann aber eine objektive Folge. Über den Eintritt dieser Folge würden Schuldner gerne demokratisch abstimmen und das Ergebnis dieser Abstimmung gegen künftige Geldgeber gelten lassen. Aber das wäre offenkundig absurd und eine Perversion des Demokratieprinzips. Funktionierende Demokratie hätte darin bestanden, dass die Griechen Regierungen gewählt hätten, die das Land verantwortungsbewusst führen und keine Verpflichtungen eingehen, die sie nicht bedienen können.